Hebrews chapter 11. Blättra din ord i Bibeln till Hebreerbrev 11. And turn also to Genesis 17. Und auch zu Genesis 17, also 1. Mose 17. We sent Pastor Strauss over to the Ukraine. Wir haben den Pastor Strauss in die Ukraine gesandt. 26-hour train ride. 26 Stunden mit dem Zug. Says he's doing well. He preached this morning in Kiev. Und hat in der Früh heute schon in Kiew gepredigt. And he's on his way to Lviv tomorrow. Und er ist auf seinem Weg nach Lviv morgen. Okay. So, Hebrews 11, let's pray. Also Hebräer 11 und dann wollen wir beten. Father, thank you for this evening. Vater, danke für diesen Abend. Bless your word to our hearts, I pray. Segne dein Wort in unseren Herzen, darum bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we've been going through Hebrews 11 slowly. Wir sind langsam durch das 11. Kapitel des Hebräerbriefes durchgegangen. And tonight we are at verse 11. Und heute sind wir beim Vers 11. By faith, even Sarah herself received ability to conceive. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Even beyond the proper time of life. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war. Since she considered him faithful who had promised. Weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Therefore there was born even of one man, and he as good as dead at that time as many descendants. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden. As the stars of heaven in number, and innumerable as sand which is by the seashore. So zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres. So our definition of faith is based on Romans 10. Unsere Definition des Wortes Glauben basiert auf Römer 10. Verse 17. In Vers 17. Faith comes by hearing and hearing by God's word. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes und das Wort durch Gott selbst. Faith is to trust in what God says. Also Glauben bedeutet, auf das zu vertrauen, was Gott sagt. So by trusting what God said, also durch das Vertrauen auf das, was Gott sagt, even Sarah herself received ability to conceive. Erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Even beyond the proper time of life. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war. Since she considered him faithful who had promised. Weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. All right, let's go to the story in Genesis 17. Gehen wir mal zur Geschichte selbst im 1. Mose 17. Okay. It starts in 18, but we'll begin in 17. Es fängt im Vers, also eigentlich im 18. Kapitel an, aber wir fangen bei 17 Chapter an. 17, verse 1. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said, Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, I am God Almighty. Ich bin Gott, der Allmächtige. Walk before me and be blameless. Wandle vor mir und sei untadelig. Go to verse 15. Jetzt geht weiter zum Vers 15. Then God said to Abraham, Und Gott sprach weiter zu Abraham. As for Sarah your wife, or Sarai your wife, you shall not call her Sarai, but Sarah shall be her name. Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. I will bless her, and indeed I will give you a son by her. Ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Then I will bless her, and she shall be a mother of nations. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden. Kings of peoples shall come from her. Und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. That's the promise. Das ist die Verheißung. Sarah was convinced that what God had promised he could do. Und die Sarah war davon überzeugt, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch tun konnte. Same with Abraham. Dasselbe war auch für Abraham. When I look at verse 17. Wenn ich nun auf den Vers 17 blicke. Then Abraham fell on his face and laughed. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. And said in his heart, Und sprach in seinem Herzen, Will a child be born to a man 100 years old? Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden? And will Sarah, who is 90 years old, bear a child? Und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? And Abraham said to God, Und Abraham sprach zu Gott, Oh, that Ishmael might live forever, or Ishmael might live before you. Ach, dass Ismael von vor dir leben möchte. But God said, No, but Sarah, your wife, shall bear you a son. Da sprach Gott, Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. And you shall call his name Isaac. Den sollst du Isaac nennen. Now something must have been going through the mind of Abraham as the Lord was talking. Nun, irgendwas muss da dem Abraham durch den Kopf gegangen sein, während der Herr zu ihm sprach. I mean, probably just that morning or yesterday, something had happened. Also, something happened that morning. Also an diesem Morgen ist wohl etwas geschehen. Or maybe that week. Oder während dieser Woche. I mean, maybe Sarah tried to get out of bed and she just couldn't do it. Vielleicht ist die Sarah irgendwie, hat etwas versucht und sie konnte es nicht. Maybe they had some kind of experience where their old age really showed up. Vielleicht hatten sie dann eine Erfahrung gemacht, wo sie erkannten, wie alt sie eigentlich seien. And then as the Lord is explaining this, Abraham starts to laugh. Und als der Herr ihm das erklärte, fängt er zu lachen an. He can't even stand up. So dass er nicht einmal mehr aufstehen kann. Abraham, listen to me. Abraham, hör mir zu. Your wife is going to conceive a child. Deine Frau wird ein Kind bekommen. My wife? Meine Frau? Yeah, your wife Sarah is going to have a child. Ja, deine Frau Sarah wird ein Kind bekommen. You mean this spring chicken over here? Nein, diese da drüben. Sie. Have you seen her? Why in a while, Lord? Hast du sie schon einmal gesehen, Herr? And he starts laughing his head off. Und er fängt da riesig zum Lachen an. I mean, to the point where he can't stand up. Nämlich bis zu dem Punkt, wo er nicht einmal mehr and aufstehen kann. He falls on his knees and on his face and he's dying laughing. Er fällt auf seine Knie runter und liegt da und lacht einfach. Now go to chapter 18. Schaut mal, was im Kapitel 18 steht. Then the Lord appeared to him by the oaks of Mamre. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinten Mamres. While he was sitting at the tent door in the heat of the day, und während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war, when he lifted up his eyes and looked, behold, three men were standing opposite him. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the earth. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde and nieder. Said, my Lord, if now I have found favor in your sight, please do not pass your servant. Und er sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Then he washed their feet and got some food for them. Man soll dann wenig Wasser bringen und wascht eure Füße. And then verse 9. Ja, und dann kommt der Vers 9. Then they said to him, da sprachen sie zu ihm, where is Sarah, your wife? Wo ist deine Frau Sarah? And he said, in the tent. Er antwortete drinnen. Now he's in front of his tent, sitting in a lounge chair. Also er sitzt da vor dem Zelt in seinem Schaukelstuhl. Maybe a rocking chair, you know. Vielleicht war es ein bisschen ein Fels. And he's just looking out into the desert, you know. Und er schaut da hinaus in die Wüste. And his wife's in the tent. Und seine Frau ist hinten im Zelt. There's kind of a tree there. Und da ist ein Baum dort. The story says, and then so heißt in der suddenly Geschichte. Three men appear. Und plötzlich erscheinen da drei Männer. He seems to recognize the Lord as one of them. Und es scheint, dass da einer der Herr davon war. And he asks them to stay. Und er fragt ihm gleich. He feeds them. Gibt ihnen zu and then the men go under the tree. They're sitting under the tree. Und der Mann, er sitzt da unter dem Baum. The three men are sitting also, under die the tree. Die sitzen dann unter dem Baum, yeah. Zu dritt. And they ask the question. Und dann stellen sie ihm diese Frage. Then they said, where is Sarah, your wife? Und sie fragen, wo ist Sarah, deine Frau? There in the tent. Sie ist drinnen im Zelt. And he said, und er sagt, this is the Lord speaking. Da spricht nun der Herr. I will surely return to you at this time next year. Vers 10 ist das, da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen. And behold, Sarah, your wife, shall have a son. Und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. And Sarah was listening at the tent door. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes. Just like any good wife. So wie jede gute Frau. Sarah was listening at the tent door, which was behind him. Sarah, aber die horchte am Eingang des Zeltes, der hinter she ihm war. Comes to the door. Also die geht dahin zur Tür und sie hört einmal zu laufen. She's listening on everything they say. Sie hört einfach zu, alles was die sagen. Now Abraham and Sarah were old, advanced in age. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt. Sarah was past childbearing. So dass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. In verse 12. Sarah laughed to herself, saying. Vers 12. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach. I've after I have become old, shall I have pleasure? Nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden? My Lord being old himself. Das ist mein Herr, ein alter Mann. Then the Lord said to Abraham. Da sprach der Herr zu Abraham. Why did Sarah laugh? Warum lacht Sarah? Saying, shall I indeed bear a child when I am so old? Und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Is anything too difficult for the Lord? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? At the appointed time, I will return to you at this time next year, and Sarah shall have a son. Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben. Sarah denied it. Die Sarah hat das geleugnet. However, saying, I did not laugh. Da sagte die Sarah, ich habe nicht gelacht. For she was afraid. Denn sie fürchtete sich. And he said, no, but you did laugh. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. So she comes to the door, also sie nähert sich der Tür, and she's listening. Und sie hört zu. And then she hears her voice, where's your wife Sarah? Dann hört sie die Stimme, wo ist deine Frau Sarah? She's probably peeking through. Vielleicht schaut sie da ein bisschen beim Vorhang vorbei. And they said, this time next year, und dann sagt er, diese Zeit im nächsten Jahr, she will have a son. Wird sie einen Sohn gebären. And she starts laughing. Und sie fängt zu lachen an. At the door. Bei der Tür. She's dort. Probably thinking like. Sie denkt vielleicht. I'm gonna have a son. Ich werde einen Sohn haben. She's laughing to herself. Sie lacht in sich hinein. Right. And the Lord knows it. Und der Herr weiß das. And she's laughing. Und sie lacht. And she's just out of her mind a little bit. Und sie verliert da fast ihre Kontrolle. I didn't laugh. Ich habe nicht gelacht. I'm gonna have a child. Ich werde ein Kind haben. Has the Lord seen my body yet? Hat der Herr da meinen Leib schon gesehen? And my husband's? Und den von meinem Ehemann? She probably knew some things that we don't know. Vielleicht wusste sie ein paar Dinge, von denen wir nichts wissen. They were probably laughing. Because of the last romantic time they had together. Vielleicht lachten die beide, weil sie die letzte romantische Zeit in Erinnerung hatten. And the memories came back, and suddenly it was the funniest thing they could imagine. Da kamen einfach die Erinnerungen zurück, und das war für sie vielleicht das Lustigste, woran sie sich woran sie denken hätten können. And she's just dying laughing. Und sie lacht über alle Maßen. And then the Lord says. Und dann sagt der Herr. Why is Sarah laughing? Warum lacht die Sarah? I'm not laughing. Ich lache nicht. You did laugh. Ja, du hast gelacht. I think the Lord was smiling when he said that. Ich denke, der Herr hat auch gelächelt, als er das sagte. I don't think he said, why is Sarah laughing? Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, warum lacht die Sarah? You laughed, you did laugh. Du hast gelacht, du hast gelacht. I think it was more like, ich glaube, das war mal mehr so wie, why is Sarah laughing? Warum lacht die Sarah? Something about you, Abraham, I don't know. Gibt es irgendwas, Abraham, von dem ich nichts weiß? Sarah, why are you laughing? Sarah, warum lachst du? I didn't laugh. Ich habe nicht gelacht. You didn't laugh. Du hast gelacht. You didn't laugh. Here's the point tonight. Aber um Folgendes geht es heute Abend. If you knew, wenn du wüsstest, ahead of time, nämlich schon vor der Zeit, what God's plan was for your life, welchen Plan Gott für dein Leben hat, you would laugh. Dann würdest du lachen. You would die. Du würdest daran sterben. You would be on the ground laughing. Du würdest am Boden liegen vor lauter Lachen. If you had told me when I was 17 years old, wenn du mir erzählt hättest damals, als ich 17 Jahre alt war, Lord had come, wenn da der Herr gekommen said, wäre Rob, this is gonna be your life. Listen. Und dann gesagt hätte, Robert, Folgendes wird dir im Leben passieren. You're gonna pray all day. Du wirst jeden Tag, ganzen Tag beten. Really? Wirklich? You're gonna love Bible studies. Du wirst Bibelrunden mögen, lieben. Really? This is really funny, Lord. Keep going. Das ist wirklich lustig. Mach weiter, Herr. You're gonna live a moral life. Du wirst ein moralisches Leben leben. You won't be getting drunk. You'll be living clean. Du wirst ganz sauberes Leben führen, nicht mehr betrunken sein. That's a good one, Lord. Der war wirklich gut, Herr. Der war gut. Something else really funny, Rob. Noch was Wichtiges, was Lustiges, Robert. Do you know how you grew up in this dysfunctional family? Du weißt doch, du bist in so einer kaputten Familie groß geworden. Ja. Well, about 100 times a week. Nun, hunderte Male pro Woche oder vielleicht 200 Mal pro People Woche are gonna hug you werden dich Leute umarmen and tell you that they love you. Und sie werden dir sagen, dass sie dich lieben. That's a good one, Lord. That's really good. Der war wirklich That's gut. Really der, good. Yeah. Der war wirklich right. Gut. People are gonna tell me they love me. Die Leute werden mir sagen, dass sie mich lieben. That's a good one, Lord. Der war gut, der war Plus, gut. Und zusätzlich, you're not even going to be living in America. Du wirst nicht in Amerika leben. You're going to be living over in Austria. Sondern du wirst in Österreich leben. In Vienna. In Wien. That's a good one. Start with Mozart. Right, Lord, that's the song, right? Das ist das Lied. The waltz sing. Ah, that's a good one, Lord. Der Walzer, ja. What else am I going to be doing? Was will ich noch machen? Speaking in front of people. Du wirst vor Leuten sprechen. Traveling all through Eastern Europe. Du wirst ganz Osteuropa bereisen. That's not so funny. Also, das ist nicht so lustig. Das ist nicht so lustig. You're going to be married to somebody. Du wirst mit jemandem verheiratet sein. Lord, I'm never going to get married. Herr, ich werde niemals heiraten. I'm telling you already. Ja, ich sag's no, I'm dir telling schon. You, Rob, this is what's going to happen. You're going to be married to somebody. Also ich sag's dir wirklich, Robert, du wirst and mit jemandem verheiratet sein. And you are going to be so incredibly in love with this person. Und du wirst so verliebt sein. That you are going to, She's going to lie asleep in bed and just going to look at her face and say, wow, she's beautiful. Sie wird da am Bett liegen und schlafen und du wirst sie einfach anblicken und wirst Your sagen, whole sie life. So schön. Dein ganzes Leben lang. That's a good one, Lord. I like yes, that one. Yes, good. That's good. Right. I'm going to do that, right? Ich werde das machen, richtig? Try another one, Lord. Versuch noch eines, Herr. If the Lord could tell us ahead of time, also wenn der Herr uns vor der Zeit schon sagen könnte, was wir werden machen, if I would have told Marcus, also wenn ich zum Beispiel dem Markus gesagt 17 hätte, years ago, vor 17 Jahren, Marcus, the Lord told me to tell you this. Markus, der Herr hat mir was mitgeteilt für dich. You're going to quit Siemens. Du wirst bei Siemens aufhören. Take an 80% pay cut. Und du wirst 80% lose your severance pay. Du wirst also alle deine Zahlungen da verlieren. And then you're gonna lead a kindergarten. Und dann wirst du einen Kindergarten with leiten. Kids that drive you crazy all day. Mit Kindern, die den ganzen Tag wieder verrückt machen. He would have laughing his head off. Der hätte gelacht, der wäre am Boden gelegen. He would not believe it. Der hätte es nicht geglaubt. And it happened. Und es ist passiert ja aber. If I would have told Satan. Wenn ich dem Sedan erzählt 17 hätte, years ago. Vor 17 Jahren. Sedan, you're a nice guy. Sedan, du bist ein netter Bursch. Guess what you're going to be doing in the next few years. Rate mal, was du in den nächsten kommenden Jahren tun wirst. You're going to be standing on the Kärntnerstraße preaching to people you don't know. Du wirst auf der Kärntnerstraße da stehen und wirst Leuten predigen, die du nicht kennst. That's a funny one. Der ist wirklich lustig. It's a true one. Das ist ein wahrer. Imagine all the things God has prepared for us. Stellt euch all das vor, was Gott für uns vorbereitet. He has called us in 1 Corinthians 1. Im 1. Korinther 1 heißt es, er hat uns verse berufen. 26. Im Vers 26. He has called the foolish. Er hat die Narren berufen. To confound the wise. Um die Weisen zu bloßzustellen. You know, we think of this picture of Sarah. Wir denken dann das Bild von der Sarah. And we know the story, so it's not so funny to us. Und wir kennen diese Geschichte und daher ist es nicht so lustig für uns. But what if the Lord told me to tell Elizabeth Palm? Aber was wäre, wenn mir der Herr mitgeteilt hätte, der Frau Palm, der Elizabeth Palm mitzuteilen? I'm coming. The Lord's coming. Der Herr kommt nächstes Jahr. And you are going to defeat Michaela Dorfmeister in the downhill slalom. Und du wirst der Michi Dorfmeister bei der Abfahrt davonfahren. She's still laughing her head off. Man, die hat gelacht. Die Why? Hat nicht gelacht. He just picked your Elizabeth Pogel. Nein, man muss einfach vorstellen, wie die Elizabeth Pogel hinunterzieht. Elizabeth Pogel, she won! Und Elizabeth Pogel, sie hat gewonnen. She won, just like the Lord said. Sie hat gewonnen, so wie der Herr vorausgesagt hat. Could you imagine if the Lord said that Beate will be singing in the opera with Pavarotti? Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, wenn der Herr singen würde. That's a good one. Mit dem Pavarotti, das wäre lustig. And this is what it was like for Abraham and Sarah. Aber genauso war es für die Sarah und den Abraham. Abraham, she's gonna have a child. Abraham, sie wird ein Kind gebären. That's a good one, Lord. Das ist wirklich gut, Herr. But it's true. Aber es ist wahr. And this is the nature of God's call. Aber so ist das Wesen der Berufung Gottes. What if the Lord said Mike's going to win the Boston Marathon next year? Was wäre, wenn der Herr sagen würde, der Mike wird nächstes Jahr den Boston Marathonlauf gewinnen? Christian Stroh is going to lead the opera, the Vienna Orchestra. Oder der Christian Stroh, er wird die Wiener Philharmoniker dirigieren. In one year from now. In einem Jahr. We would laugh. Wir würden lachen. It's the same thing here. Aber genauso ist es hier. God has a calling for us. Gott hat einen Ruf für uns. guarantee. Garantiert. If he could tell us ahead of time. Wenn uns das schon rechtzeitig sagen könnte. The things that we will be doing in 15 years from tonight. Was wir in 15 Jahren von heute Abend tun würden. We would have a wonderful laugh tonight. Dann würden wir ganz ganz ganz ganz toll lachen heute. Really. Wirklich. Now here's the catch. Aber here's the other side. Aber nun die andere Seite. This we enter in by faith. In das treten wir ein durch den Glauben. And God is preparing us for this through circumstances. Und Gott bereitet uns vor auf diese Sache durch die Umstände. He made them wait. Er lässt sie darauf warten. She could have had Isaac years before. Also sie hätte das schon sie hätte Isaac schon Jahre zuvor geboren. The Lord wanted it to be impossible. Aber der Herr wollte, dass das unmöglich war. So that for all of time, so dass wir alle Zeiten, for all of eternity, für die ganze Ewigkeit, it would be on record that God had done it. Dass das aufgezeichnet war. And there's no doubt in the heart that it was God. Und dass es keinen Zweifel darüber gibt, dass Gott dahinter ist. There's not a week that I don't step in this pulpit. Es gibt keine Woche, wo ich dahinter diese Kanzel trete, that I do, it's not a week that I doubt that it was God. Wo ich nicht zweifle, dass es Gott ist. It takes God every single time. Es braucht immer wieder Gott dahinter. I go to the Bible every single week. Jede Woche gehe ich da in die Bibel and hinein. I shake my head und ich schüttle and I den think, Kopf. Why me, God? Why me? Und ich denke mir, warum ich Gott? Warum God ich? Says that's why, right there. Und Gott sagt genau deshalb. Because you always need me. Weil du mich immer brauchst. Okay, this is the way it is. Okay, let's so just keep going. Also, gehen wir weiter darin. Now watch. God's plan is so wonderful. Gottes Plan ist so wunderbar. That if he could show us ahead of time, we would laugh. Dass wenn uns das vorzeitig zeigen könnte, wir würden darüber lachen. When we get to the bema seat. Aber wenn wir dann zum Richterstuhl Christi kommen. A lot, that's the judgment seat of Christ. Das ist die Gerichtssituation von Jesus Christus. Not for the unbeliever, this is for the believer. Also nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. The believer is judged, the unbeliever is judged in Revelation 20. Der Ungläubige wird in Offenbarung 20 gerichtet white werden. Throne judgment. Beim weißen Throngericht. At the end of time. Ende der Zeit. But this judgment comes about 1,000 years earlier, before the millennium. Aber dieses Gericht, diese Gerichtssituation wird sich 1,000 Jahre vorher ereignen. This is in 2 Corinthians 5. Das steht auch im 2. Korinther 5. Verse 10 through 14. In den Versen 10 bis 14. And then Romans 14. Und in Römer 14. Verse 12. Every one of us will stand before the Lord to give an answer. In Vers 12, da heißt es, dass jeder vor dem Herrn stehen wird und Antwort, Rechenschaft ablegen wird. Then 1 Corinthians 3. Und in 1. Korinther 3. We will be judged as with fire. Wir werden gerichtet werden, wie durchs Feuer hindurch. And our lives will be judged before the Lord. Und unsere Leben werden vor dem Herrn gerichtet and werden. Then we will receive a reward. Und danach werden wir Belohnungen empfangen. If we're found worthy. Wenn wir dafür würdig erachtet now, werden. Now when we stand before the Lord. Wenn wir vor dem Herrn stehen. A lot of what he tells us. Da wird vieles von dem, was uns sagt, is what he wanted to do with my life. Sein, was mit meinem Leben tun wollte. And at that point, as I look back, und zu diesem Zeitpunkt, wenn ich dann zurückblicken werde, it won't be funny. Da wird's dann nicht mehr lustig sein. I'll be weeping. Ich werde weinen. To find out what he wanted to do. Nämlich herauszufinden, was tun wollte. What if Sarah had said, "This is nonsense"? Was wäre, wenn Sarah gesagt hätte, na, das ist doch Unsinn. This is nonsense. Das ist Unsinn. Foolishness. Das ist Dummheit. Oh, come on, Sarah. Let's just try. Na komm, Sarah. Lass uns just doch probieren. Just once. What do we have to lose? Ich meine, einmal nur. Was verlieren wir dabei? Hand off me. Also, okay, lass deine Hand this von mir. This is nonsense. Das ist doch Dummheit. Touch me. Greif mich nicht an. You haven't touched me in 15 years. Don't touch me now. Du hast mich 15 Jahre lang nicht mehr angegriffen. Also, warum willst du mich jetzt angreifen? And just walk away in bitterness. Und einfach weggegangen wäre in Bitterkeit. Nonsense. Das ist Unsinn. And then God showed her later. Und Gott hätte ihr dann später gezeigt, all that he would have done. All das, was er getan hätte. This will be the sadness at the Bema Seat judgment. Das wäre Traurigkeit bei diesem Richterstuhl Christi. What God would have done with my life. Was Gott mit meinem Leben gemacht hätte. But now we can look forward. Aber jetzt können wir nach vorne blicken. In faith. Im Glauben. Learning these principles. Wir können diese Prinzipien lernen. Watching the lives of believers. Wir können das Leben von Gläubigen beobachten. And knowing that if I continue in faith. Und wissen, dass wenn wir weitergehen im Glauben. And here's the key. Und darum geht es, dass every der Schlüssel. Every situation in my life. Jede Situation in meinem Leben is preparing me for that call. Bereitet mich vor für diese Berufung. Without exception. Ohne Ausnahme. Every circumstance is ordained by God. Jeder Umstand ist von Gott angeordnet. So that in Genesis chapter 50 and verse 20. So dass wir im 1. Mose 15 Vers 20 lesen. Verse 10, oder Vers 10. Joseph said to his brothers. Da sagte Josef zu seinen Brüdern. You meant it for evil. Ihr habt es zum Bösen gemeint. But God meant it for good. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. If God had told Joseph ahead of time. Wenn Gott dem Josef schon zuvor gesagt hätte. Joseph, you're going to be the governor of all of Egypt. Josef, du wirst zum Regierenden von ganz Ägypten werden. He would have laughed. Er hätte gelacht. If you had told David. Wenn er dem David while gesagt he was hätte, a 12-year-old shepherd boy. Als er noch ein 12-jähriger Hirtenjunge war. David, you're going to slay a giant. David, du wirst einen Riesen umbringen. And then you're going to be the king of Israel. Und dann wirst du König von Israel sein. Wow. He would have laughed. Er hätte gelacht. Everyone would have laughed. Jeder hätte gelacht. If you had told Moses that he would lead Israel out of Egypt, he would have laughed. Wenn du dem Mose erzählt hättest, dass die Israeliten aus Ägypten herausführen würde, er hätte gelacht. If you had shown Noah the size of this ark ahead of time. Und wenn du dem Noah schon zuvor die Größe seiner Arche gezeigt hättest. Well, actually he did see it. Eigentlich hat er es ja gesehen. Maybe he did laugh. Vielleicht hat er gelacht. Anyway. Ganz gleich, wie auch the immer. The point is. Aber worum es geht, God's plan, Gottes Plan is so inconceivable to the human mind, ist für den menschlichen Verstand so unfassbar, that we would laugh. Dass wir lachen würden. Now I'm in circumstances, every single one of us. Nun befinden wir uns in verschiedenen Umständen, jeder einzelne. What are the circumstances for? Aber wozu dienen diese Umstände? Let's grab a promise, a real popular one. Wir wollen mal eine Verheißung, eine ganz populäre Verheißung da anschauen. All things, alle Dinge, work. For the good. Wirken zum Guten zusammen. For those who love God. Denen, die Gott lieben. Who are called according to His purpose. Die berufen sind gemäß seiner Absicht. And if He could show you His purpose for your life. Wenn dir seine Absicht für dein Leben zeigen könnte. You would laugh. Dann würdest du lachen. You have to laugh. Dann musst du lachen. It would be too unbelievable. Das wäre einfach zu unglaublich. You'd say, no, that can't be me. That's ridiculous. Das kann nicht ich sein. Das kann nicht für mich sein. No, this is how I'll use you. Nein, genau so will ich dich verwenden. No, I don't think I want to be used like that. Aber ich glaube nicht, dass ich so verwendet werden möchte. This is how I'm going to use you. Aber so werde ich dich verwenden. Wow. It comes back to the circumstance right now. Nun wieder zurück zu den Umständen. All things work together. Alle Dinge wirken zum Guten. For good. Zum Guten zusammen. Now I have a choice. Nun habe ich eine Wahl. By faith. Durch den Glauben. Trusting what God said. Vertrauend auf das, was Gott gesagt hat. Sarah conceived. Empfing die Sarah. And here we are tonight. Und da sind wir heute. Trusting what God said. Vertrauend auf das, was Gott gesagt hat. All things work together for the good. Alle Dinge wirken zum Guten zusammen. So what situation am I in tonight that is not included in the word all? Also in welcher Situation kann ich mich heute Abend befinden, dass nicht schon in diesem Wort alle Situationen drinnen wären? All. Now I have to make a choice. Alles. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Will I be written in Hebrews 11 with the rest of them? Werde ich da wie in Hebräer 11 mit all den anderen stehen? Or will I not? Oder wird es nicht so sein? Will I trust His word? Werde ich seinem Wort vertrauen? And experience a paradigm shift in my mind? Und werde da einen Paradigmenwechsel in Gedanken durchführen? Wow. A new world. God is taking me somewhere. Gott führt mich da irgendwo hin. This is just all preparation. Das ist einfach alles eine Vorbereitungszeit. I need this. Ich brauche das. He's working on me. Der arbeitet an mir. He wants to use me for something unbelievable. Er möchte mich für irgendwas Unglaubliches benutzen. He's testing me. Er prüft mich. And proving me. Und prüft mich. And trying me. Und er versucht alles. And developing me. Und er entwickelt mich. And educating me. Und er erzieht mich. For something unbelievable. Für etwas Unglaubliches. And it's absolutely true. Und das ist ganz, ganz wahr. We should explode in the next 10 years. Wir sollten in den nächsten 10 Jahren explodieren. There should be teenagers here tonight. Da sollte es Teenager geben. That are so set on God's call. Die so ausgerichtet sind auf den Ruf Gottes. That they will change cities. Dass die einfach change cities. Ganze Städte umdrehen würden. Countries. Ganze Länder verändern. Some of our kids will be in the third world. Und manche unserer Jugendlichen in der dritten Welt doing tätig unbelievable sein things. Ganz unglaubliche Dinge dort. Some tun. Of them will be starting Christian schools. Und manche von ihnen christliche Schulen gründen. Some werden. Of our biggest troublemakers right now. Einige von unseren größten Störefrieden jetzt. Will be starting amazing works. Die werden unglaubliche, erstaunliche Arbeit beginnen. Pastor Brian Lange in Budapest, you know him? Pastor Brian Lange, ihr kennt ihn aus Budapest. He was the director of the Christian school. Er war der Direktor der christlichen Schule. In the Greater Grace Christian Academy. In the Greater Grace Academy. When he was 14 years old. Als er 14 Jahre alt war. He took his dad's car. Da hat er das Auto von seinem Vater genommen. Filled it with children. Hat lauter Kinder hineingepackt. 10, 12, 14 years old. Got the whole car full of friends. Also 10, 12, 14 Jahre alt, lauter Freunde von ihm im Auto. Put it in drive and drove away. Und dann hat er den Gang eingelegt und ist weggefahren mit ihnen. Went down a dirt road. Ist er einen ganz argen Weg gefahren. Full speed. Aber volles Tempo. Flipped the car over. Hat dann einen Überschlag gemacht the mit dem Auto. The car rolls down this hill like in the movies, und das Auto, das überschlägt sich da mehrere Male den Hügel hinunter. Right? They all crawl out of the car. It's turned upside down. They all crawl out. Die klettern alle raus aus dem Auto. Das liegt kopfüber. The police find the car. Die Polizei findet das Auto. And his dad comes home. Und sein Vater kommt nach Hause. And the police come to the door and say, "We found your car." Und die Polizei kommt bei der Tür rein und sagt, wir haben ihr Auto gefunden. And Pastor Brian thought he was dead. You know, his father's going to absolutely kill him now. Und Pastor Brian hat gedacht, na, jetzt bin ich tot. Sein Vater, der wird ihn umbringen. And I said, "What did he do to you after that? You destroyed his car." Und ich habe zu ihm gesagt, was hast du dann gemacht? Du hast sein Auto zerstört. He said, "He just looked at me." Und er hat gesagt, nun, er hat mich nur angeblickt. And went upstairs and never said anything. Und er ist nach oben gegangen und hat kein Wort verloren. And he didn't know why. Und er wusste nicht warum. And his mother said, "Because your dad was the same way when he was a kid." Und seine Mutter hat ihm dann erklärt, nun, dein Vater war genauso wie du. And this was just the beginning of the story. Und das war erst der Anfang der Geschichte. He was like the terror of the town. Der war irgendwie wie der hat Terror ausgeübt in der Stadt. No parent would want their child to be with Brian Lange. No parent. Keiner der Eltern wollte, dass ihr Kind mit dem Brian Lange Zeit no verbringt. No parent on earth. Keine Eltern auf der ganzen Welt wollten He's das. Like Jesse James. Er war wieder Jesse James. He's like Billy the Kid. Wie Billy the Kid. He's just trouble in every way with a capital T. Einfach Schwierigkeiten, wo man nur hinblickt. 20 years later. 20 Jahre danach. He's sitting in his office. Sitzt in seinem Büro. The head of the Christian Academy. Er ist der Leiter der christlichen Akademie. The Greater Grace Christian Academy. Der Greater Grace Academy. And he just told me in his office, he said, "It's just unbelievable." Und er sagt mir das in seinem Büro. Er sagt, das ist einfach unglaublich. That I, he says, that I would be in this position is a miracle. Dass ich einmal in solch einer Position sein werde, das ist ein Wunder, hat er gesagt. But what a miracle! Aber was für ein Wunder! He called some of his workers in. Er ruft einige seiner Mitarbeiter hinein. And he said this to them. He told me about it. Und er sagt ihnen dann Folgendes, das hat er mir erzählt. He said one of his workers said, "We need to throw this kid out of the school." Einer seiner Arbeiter, Mitarbeiter hat gesagt, wir müssen diesen Jungen da rausschmeißen aus der Schule. He says nobody gets thrown out of our school. Er hat gesagt, niemand fliegt aus unserer Schule raus. They make it. They make it. Die schaffen das. We give them another chance and another chance. Wir geben dem nochmals eine Gelegenheit. Chance. Nochmals und nochmals. And we make it very difficult. Wir werden das sehr schwer machen. You know why he says that? Und wisst ihr, warum er das sagte? Because he was the same way. Weil er genauso war. He saw himself in these kids. Er sah sich in diesen Jugendlichen. If you would have told him when he was 15 what he'd be doing. Wenn du ihm das erzählt hättest im Alter von 15 Jahren, was er mal tun würde. If you had told him when he was 20 what he'd be doing. Und wenn du ihm erzählt hättest im Alter von 20 Jahren, was er mal tun würde. He would have laughed himself silly. Der hätte sich da ganz krumm gelacht. It's the same thing with us tonight. Und genauso ist es bei uns heute Abend. But it starts with the word. Aber es fängt beim Wort an. In my heart. In meinem Herzen. And it starts with the next circumstance. Es fängt mit dem nächsten Umstand an. It's Lord, train me, teach me. Es muss heißen, Herr, lehre mich, bilde mich aus. If the Lord said to you, husbands, wenn der Herr zu euch sagen würde, ihr Ehemänner, would you believe me if I told you? Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch sagte, that within 2 years you'll be chasing your wife all around the house? Dass ihr innerhalb von 2 Jahren eure Frau ums Haus herum jagen würdet. Und zwar, weil ihr so verrückt seid nach ihr, voller Liebe. Months, just out of your mind. Und in 6 Monaten seid ihr ganz verrückt, voller some guys would Liebe. Just laugh. Nun, manche würden einfach lachen. If you said to some wives, und wenn du manchen Ehefrauen sagen would you würdest, believe me that within a year you'll actually honor your husband? Würdest du mir glauben, dass du innerhalb eines Jahres deinem Mann Ehre entgegenbringen wirst? That's a good one, Lord. That's a real good one. Der ist wirklich gut, Herr. Der ist what wirklich God gut. Wants to do, aber was Gott tun möchte, almost sounds ridiculous. Das scheint beinahe lächerlich zu klingen. But it's not. Aber es ist nicht so. So tonight, let's pray. Also, wir wollen heute Abend beten. And if you're here tonight and you've never received Jesus, wenn du heute Abend hier bist und noch niemals Jesus angenommen hast, can you imagine yourself a child of God? Könntest du dir vorstellen, ein Kind Gottes zu sein, filled with his spirit, mit seinem Geist gefüllt, with a whole new life, mit einem ganz neuen Leben? Pray with me. Bete mit mir. Father, we pray tonight for people here. Vater, wir beten heute Abend für Leute hier. Maybe there's somebody here tonight. Und vielleicht ist jemand hier heute Abend. Lord, your word says, Herr, dein Wort sagt, behold, all things are new. Alles ist neu gemacht worden. If anyone is in Christ, wenn jemand in Christus ist, he's a new creation. Ist eine neue Schöpfung. Does that sound funny to you? Klingt das lustig für dich? Let's pray. Beten wir. Say, dear God in heaven, sag, lieber Gott im Himmel, I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Fill me with your spirit. Füll mich mit deinem Geist. Forgive my sin. Vergib mir die Sünden. Come into my life. Und komm in mein Leben. I want to know you personally. Ich möchte dich ganz persönlich kennenlernen. I want to hold on to a promise. Ich möchte eine Verheißung ergreifen. I want all things to work for the good in my life. Ich möchte, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken in meinem Leben. I want to love you. Ich möchte dir Liebe entgegenbringen. Forgive my sin in Jesus' name. Vergib mir die Sünden in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.